Versuchen wir zusammenzufassen. Es gibt sozusagen eine mechanische Welt, in welcher eine teuflische Illusion aufs Spiel gesetzt wird, eine Art Komödie und unheilvolle Nachahmung einer anderen göttlichen Wirklichkeit zum Vorteil des dämonischen Einen, der danach trachtet, seine Verfälschung noch oberhalb des fünften Himmels zu verbreiten. Hier werden göttliche Geister gefesselt, die hereintraten, um durch Niederlage oder einfache Schicksalsbestimmung zu kämpfen, dabei durch eine Spalte oder Fenster eine Verbindung zwischen gegensätzlichen Universen der Antimaterie tretend. Es ist auch möglich, dass die Schattenwesen dieser mechanischen Welt erreichten, in die andere Welt einzudringen, um Gefangene zu machen oder eine Macht zu rauben, die Teilung des orphischen Eies, die Trennung von El-Ella und El-Ael erzeugend. Auf jeden Fall ist der Kampf endgültig auf Tod, auf Unsterblichkeit. Der Herr dieser Welt ist der Demiurg, der atmet, schafft und wieder erschafft in Kalpas, Manvataras und Yugas, nach deren Ende er alles verschlingt, seinen eigenen Traum und sein illusorisches Universum zerstörend und von Neuem zu beginnen. Jedoch, hier sind nun göttliche Geister, Krieger anderer Universen eingedrungen, die alles verwandeln können durch eine gralsche, weitreichende Veränderung. Sie kamen kämpfend hier an, auf der Suche nach ihrer verlorenen Ella an den Grenzen des Himmels. Auf diese Weise befinden sich Krieger und Walküren, göttliche und halbgöttliche hier auf Erden, um für die Unsterblichkeit und die Erlösung dieser Welt zu kämpfen, sie aus den Klauen des Demiurg zu befreien und den Gral wieder zu erlangen. Von Zeit zu Zeit erscheinen die Avataras, die die göttlichen Führer sind, von jenseits der Sterne, um ihren Heldenkameraden zu helfen. So verkörpert Wotan Vishnu sich im letzten Avatar, Adolf Hitler. Seit mehr als 2000 Erdenjahren heißt der Demiurg der Herr der Finsternis Jehova. Vorher hatten seine Anhänger, seine Goyims, seine Diener, seine Sklaven von Atlantis andere Namen für ihn. Es ist aber immer derselbe. Es ist der eine. Der Name Jehova entspricht einer kabbalistischen Zahl der jüdischen Kabbala. Der Vermittler, durch welchen Jehova auf Erden tätig ist, seine archetypische Wiedergabe in der ewigen Wiederkehr, ist das jüdische Volk, die Ideegestalt seines eigenen düsteren Traumes ohne ontologische Wirklichkeit, der Albtraum einer Bastardisierung. Der Kampf zwischen Wotans Kriegern und dem Herrn der Finsternis hat kosmische Ausmaße angenommen seit dem Erscheinen des Avatar Adolf Hitler auf Erden. Jehova hat alle seine Reserven mobilisiert und von einer völlig unerwarteten Waffe Gebrauch gemacht, der Verrat der Göttlichen, etwas, das der Demiurg geheim gehalten und bis jetzt niemals sichtbar gemacht hatte. Die Macht des Führers war derart, dass der Demiurg sich genötigt sah, diese entscheidende Waffe einzusetzen. Er musste sie bekannt geben. In unermesslichen Zeitentfernungen, als die Verbannten zum ersten Male hier eintrafen, erfüllt sich dieses Mysterium des Übertritts einer Legion von göttlichen Kriegern in die Reihen des Demiurg, angelockt von der Macht seines Willens und dem Versprechen einer illusorischen Teilnahme am großen Spiel der Schatten, verführt von der finsteren Größe jenes Dramas der ewigen Wiederkehr, von einer illusorischen Ewigkeit innerhalb der Zeit, des Todes und angeblicher Wiederkehr, der ewigen Wiederkehr des Selbst. Es hat sie die Macht und die Glorie des Demiurg verzaubert und der geheime Wunsch, ihn ersetzen zu können. Vergebene Illusion. Damit haben wir bereits zwei Feinde als Agenten des Demiurg, als seine Sklaven und Diener. Die jüdische Gegenrasse und die göttlichen Verräter. Die Juden arbeiten hier auf Erden unter unmittelbarem Befehl des Demiurg Jehova. Die Göttlichen, die Verrat geübt haben, richteten sich an einem Punkt außerhalb des Planeten ein und von dort aus leiten sie die Kräfte der großen Verschwörung, vertreten durch kirchliche, politische, geschlossene, exoterische und esoterische Institutionen, die sie kontrollieren und anregen in Zusammenarbeit mit den Juden. Vielleicht war es dies, worauf Julius Evola sich bezog, als er über eine weltweite umstürzlerische Verschwörung schrieb, die noch umfangreicher als das Judentum ist und die sich bis ins Jenseits der Erde verbreitet. Wir sind nicht sicher, ob er gewusst hat, worum es sich genau handelt. Doch ahnte er es, und ohne es zu wollen, wurde er von ihr benutzt, als er für den Adelsstand Partei ergriff und die hitlersche Weltanschauung kritisierte. Im ersten Teil dieses Werkes sagten wir, dass wir uns zu dieser schrecklichen Angelegenheit äußern würden im Zusammenhang mit dem unglaublichen Verrat, dessen Opfer der Führer wurde. Dieser Verrat wurde angeregt und ist geleitet worden von dem Rat der göttlichen Verräter, von den weißen Überläufern, von den verräterischen Engeln, ich weiß nicht recht, wie ich sie nennen soll, mit dem Einverständnis und in Verbindung mit den Juden im Dienste des Demiurg Jehova, die von außen her ihre irdischen Doppelgänger führten, die Barone, die von, die christlichen und freimaurerischen Generäle, die ihren Führer verrieten, indem sie seine Befehle missachteten, seine Soldaten mit ungereigneten Geräten und Waffen in die eisigen Steppen zum Kampfe schickten, die Geheimnisse dem Gegner preisgaben und es erreichten, dass der gerechteste Krieg in diesem dunklen Zeitalter verloren wurde, der einzige, der den Planet hätte erlösen können, den Kreis der Kreise sprengend. Derart war die Macht Hitlers, des Gesandten der Siddhas von Hyperborea, der Tulku, der Bodhisattva, der Chakravarti, der Führer der Arier, dass der Demiurg Jehova alle seine irdischen und außerirdischen Legionen gegen ihn mobilisieren musste.